Rekord ist ja auf den Wunder, denn wir trinken immer kurz. Die letzte Kneipe macht nun dicht, doch bei irgendwem, da brennt noch Licht. Umso später der Abend, desto schöner die Gäste, so erklären wir bei die spontanen Feste. Kopfschmerzen riesengroß, du bereust jeden Schluck. Doch nächste Woche geht's.